was morgen ist. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel, über den Livestream zu empfangen unter www.fsk-hh.org oder auch als DAB Plus in Audioqualität im Raum Hamburg. Heutige Sendung wird es um Katarakt gehen, Club Katarakt, das Festival, das demnächst stattfinden wird in Hamburg, und zu meinem Glück habe ich die zwei der Organisatoren und Kurateure, kann man das so sagen, Kuratoren dieses Festivals hier im Studio. Einmal möchte ich begrüßen Ernst Bechert, hallo. Hallo. Und Jan Feddersen, hallo. Die beide das Festival organisieren, kuratieren. Und wir werden gleich einsteigen, sind schon ein bisschen eingestiegen in Bezug auf die Musik, einen Blick auf das nächste Programm des nächsten Club Katarakt Festivals zu werfen. Und die Musik hat schon begonnen mit einer Komposition von Christian Wolf. Christian Wolf ist ja ein Composer in Residence bei dem Festival, ist das so richtig ausgedrückt? Ja. Ja, okay. Also, wir hätten uns gewünscht, dass er das ganze Festival da ist. Das wird nicht so sein, aber er ist halt das ganze Wochenende vorher da und probt mit den Ensembles. Also insofern finde ich schon, ja. Okay. Seine Residence. Also Christian Wolf ist sozusagen einer der bekanntesten Gäste bei diesem Festival. Und wir hörten gerade Musik von einer Komposition von Christian Wolf. For One, Two or Three People, Komposition aus dem Jahr, ich weiß es gar nicht genau. 2000, also die Komposition, ja, die aus den 60er Jahren. Ja. Ne? Eingespielt auf jeden Fall vom Nelly Boyd Ensemble. Das 1964. Ist 1964. Das Nelly Boyd Ensemble, das war in dem Fall Robert Engelbrecht, Peter Immig, Jens Röhm und Jan Feddersen. Oder habe ich noch jemanden vergessen? Genau, also Peter hat da nicht mitgespielt. Es waren jetzt bei dem Stück For One, Two or Three People, was du gerade gespielt hast, das waren Jens Röhm, Robert Engelbrecht und ich. Mhm, genau, also du hast schon länger Kontakt zur Musik, zu der Arbeitsweise von Christian Wolff und ihr habt damals ein Stück von ihm interpretiert. Wir können ja gleich nochmal... mehrere. Wir haben halt so ein Nelly Boyd-Konzert gemacht damals mit kammermusikalischen Stücken. Und dann gab es noch ein Konzert mit sehr vielen Musikern, unter anderem mit dem Tonart-Ensemble und noch einzelnen anderen. Ja, unter anderem war auch ich damals schon dabei. Für mich ganz überraschend wurde ich da angefragt und aufgefordert, mit der Posaune da mitzuwirken. Und ich fand das ganz toll. Also natürlich kannte ich den Namen Christian Wolff, aber ich hatte mich eigentlich mit seiner Musik noch so gut wie gar nicht befasst und fand diese Art, wie Offenheit und doch Präzision da zusammenwirken, ganz beeindruckend und ganz großartig und auch zum Musizieren sehr befreiend und anregend. Mhm. Wir hören vielleicht noch mal ein bisschen rein und steigen dann gleich in einen ersten Überblick über das Club Cataract Festival Programm ein, damit irgendwie so die einzelnen Tage ein bisschen plastischer vor Augen treten, aber jetzt erst nochmal For One, Two or Three People, gespielt vom Nelly Boyd Ensemble 2008. Thank you. Ja, ein weiterer Ausschnitt aus One, Two, For One, Two or Three People von Christian Wolf. Und mit Christian Wolf können wir gleich den Beginn des Festivals markieren. Die beiden Kuratoren sitzen mir ja gegenüber und Organisatoren. Und vielleicht steigen wir einfach gleich in das Programm ein. Die Rahmendaten sind 13. Januar, Mittwoch, der 13. Januar 2016 und Samstag, 16.01.2016, der Beginn und der letzte Tag des Club Katarakt Festivals. Und dazwischen findet einiges statt. Ja. Also am ersten Abend steht eben Christian Wolf ganz im Zentrum und wir spielen ein legendäres Stück von ihm, Bird Dogs, aus dem Jahr 1971. Das wird leider selten aufgeführt, ist aber in allen einschlägigen Büchern über diese Zeit und diese Art der Musik immer, wird es immer erwähnt. Es ist ein sehr offenes Stück in 10 Teilen, die ganz unterschiedlich besetzt sein können, und wir werden das mit einem ziemlich großen Ensemble von insgesamt 23 Musikern aufführen, die wiederum in 6 kleinere Ensembles aufgeteilt sind oder von Natur aus sozusagen in kleinere Ensembles zerfallen, denn wir haben ganz viele Hamburger Ensembles angefragt und die machen auch zum Teil in größerer Besetzung mit. Es sind unter anderem dabei Decoder, Tonart, Stark Bewölkt. Nelly Boyd? Ja, richtig, Nelly Boyd natürlich. Und halt Solisten, wir haben die auf der Webpage, ich sag jetzt mal bewusst frecherweise, einfach als Katarakt Allstars zusammengefasst, aber es sind dann Solisten wie du zum Beispiel oder Bernhard Vograscher und Stefan Köttgen, Thomas Lipöck, Arturo Grollim und ja. Leute, die auch schon öfters zum großen Teil, ne, außer Stefan, glaube ich, bei Katarakt gespielt haben und die auch Lust hatten, das zu machen. Es ist ja schon eine ziemlich aufwendige Angelegenheit, weil aufgrund der hohen Anzahl von Musikern muss man sagen, dass das Honorar eher eine Aufwandsentschädigung ist, und da muss man halt auch ein Interesse haben, diese Musik zu spielen und halt zu einem Teil das, sagen wir mal, als Workshop mit dem Komponisten zu nehmen. Ja, ich glaube aber, dass das eigentlich eine ganz tolle Chance ist, und so sehen es auch die Musiker, die da mitmachen. Denn wir führen ja nicht nur dieses berühmte Stück Bird Dogs auf, sondern Christian Wolf hat extra für uns noch ein neues Werk geschrieben, das heißt Where. Und wir werden da die Uraufführung, die Welturaufführung, darf man sagen, die werden wir gestalten. Mhm. Und da müssen wir natürlich noch einiges an Probenarbeit reinstecken, denn das ist auch wie häufig bei Christian Wolf, es sind Noten, die sich nicht sozusagen so von selbst verstehen. Man kann sie nicht einfach von Takt 1 bis Takt 500 abspielen, sondern man muss vorher allerhand Überlegungen und ja, Arbeit reinstecken, damit es wirklich tolle Musik wird. Das ist vielleicht interessant. Also der spricht auch in einigen Texten, die er über seine Musik geschrieben hat, davon, dass er auch in Bezug auf Bird Dogs, aber jetzt hat mit uns, also via E-Mail auch davon gesprochen, in Bezug auf das neue Stück, dass er Material liefert. Und dieses Material kann variabel aufgeteilt werden auf die Gruppe von Musikern, die zur Verfügung steht. Bei Bird Dogs ist das insofern wesentlich offener, weil es manchmal auch einfach Textkompositionen sind oder so eine Mischung aus grafischen und notierten Blättern, sag ich mal. Während bei dem neuen Stück sind es doch sehr viel präziser notierte Abschnitte. Und auch die kann man aber variabel gestalten und instrumentieren. Und ja, ist schon, bin sehr gespannt. Bird Dogs wurde in Hamburg, glaube ich, auch noch nie gespielt. Ist es so? Also mir ist es zumindest nicht bekannt. Oder? Gleich nochmal. Erste Aufführung in Hamburg. Vielleicht sollten wir noch kurz für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Christian Wolf nicht so ganz präsent vor Augen haben oder vor Ohren, ihn als Komponisten vorstellen. Also Christian Wolf ist jetzt, glaube ich, gerade, naja, nächstes Jahr wird er 82, ist aber noch viel unterwegs, also sehr aktiv, organisiert oder ist beteiligt an vielen Konzerten seiner Musik und gehörte eben so in den 50er, 60er, 70er Jahren zu dem Kreis New York Four oder wie das gab, so verschiedene Begrifflichkeiten. Das war Morton Feldman, Earl Brown und David Tudor und natürlich John Cage, der bekannteste Name von den Vieren. Er gehörte praktisch zu diesem, verstand sich gut mit John Cage, hat bei ihm ja auch Kompositionsunterricht gehabt am Ende der 40er Jahre, in den 50er Jahren Anfang und war eng befreundet dann auch mit ihm und hat vieles, sie haben vieles zusammen organisiert, eben auch Stücke komponiert für den Tänzer und Choreografen Merce Cunningham und gehörten zu einem Kreis von auch Künstlern anderer Disziplinen wie Robert Rauschenberg, Mark Rothko oder Philipp Gaston. Es ist ja vielleicht einigen bekannt, dass Cage das Buch I Ching oft verwendet hat, um seine Kompositionen zu schreiben. Also I Ching ist vielleicht, wer es nicht kennt, ist eine Möglichkeit, Zufallsergebnisse herbeizuführen durch das Werfen von entweder Münzen oder das war das nochmal, na, Schafgarbe, Stängeln. Und das hat ja... ein Orakel sozusagen, also eigentlich aus konfuzianischer Zeit. Und witzigerweise hat das der Vater von Christian Wolff verlegt, das Buch, das Wolff Cage geschenkt hat, mal in den 50er Jahren. Und der Vater von Christian Wolff war Kurt Wolff, der eben auch einer der ersten oder der erste Kafka-Verleger war. Christian Wolff ist in Frankreich geboren und dann in die USA gezogen mit seinen Eltern, hat dann später Klavierunterricht bei Grete Sultan gehabt, die auch in der neuen Musik oder in der aktuellen Musik eine gewisse Bedeutung bekommen hat, dadurch, dass sie Stücke von Cage uraufgeführt hat. Und ja, dann war praktisch später dann, Christian Wolff war der Jüngste in der New York School, in der sogenannten New York School, und hat dann trotzdem sich nicht dazu entschieden, als Musiker sein Dasein zu fristen. Er hat auch zwei Kinder und ist verheiratet und hat eben seine Arbeit als Altphilologe, dann als Professor an, ich glaube, Dartmouth oder an irgendeiner Universität im Bereich Ostküste der USA gearbeitet und war dann, glaube ich, es ist auch ein bisschen, glaube ich, seiner Eremitierung geschuldet, dass er jetzt mehr Zeit hat, um sich um die Aufführung seiner Komposition zu widmen. Er war ja 2008 schon mal hier in Hamburg, wovon auch jetzt gerade die Aufnahme erzeugte, die wir eingespielt haben. Und es gibt auch noch eine Präsentation, die er damals gehalten hat, 2008, die auf der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg noch nachzuhören und zu sehen ist, www.vmh.de, da bei Präsentation, dann kommt man zu den aufgezeichneten Präsentationen mit Christian Wolff. Er sprach die damals in Deutsch, also es ist auch für nicht dem Englischen zu sehr vertraute Hörerinnen kein Problem, das da zu hören. Er spricht da viel über seine Zusammenarbeit mit John Cage, seine Einflüsse und das Denken. Soweit also jetzt, ich hoffe nicht zu anstrengend, ein kleiner Einblick in die Arbeit von Christian Wolff. Und Christian Wolff ist eben am ersten Tag vertreten mit den zwei Stücken, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann... Und er wird voraussichtlich auch noch ein Klavierstück selbst spielen. Genau, da bin ich gerade stutzig geworden, weil ich aufs Programm geguckt habe. Da steht Vorpianist von 1959 und das spielt er anscheinend selbst. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, ob er wirklich das Stück spielt. Ach so, okay. Er wird ein Stück spielen und wir haben das auf jeden Fall als Platzhalter da reingesetzt. Das war sein eigener Vorschlag, dass er das Programm noch ergänzen könnte, indem er selbst ein Stück von sich spielt. Mhm. Ich finde das auch toll und rundet die Sache auf eine sehr sympathische Weise ab, denke ich. Mhm. Gut, wir können vielleicht nach der Textfülle wieder einsteigen in eine Aufnahme, und zwar eine Aufnahme von Burdocks, zu Deutsch Klettenwurzel, habe ich mir irgendwie nachgucken können. Also das hängt alles miteinander zusammen, ist aber irgendwie auch beweglich. Und ja, das ist so Unkraut, ne? Auch. Ja, naja, gut. Also, meinst du, das ist wichtig, dass es jetzt so... Naja, er spricht ein bisschen davon, dass also jeder, der ein Gärtner ist, könnte diese Burdocks kennen, also und diese wuchern und die also manchmal... Kommt ja vielleicht darauf an, aus welcher Generation man ist, weiß ich nicht, ich habe auch keinen Garten, aber manchmal ist man genervt von denen, weil die, so. Die pflanzen sich einfach sehr schnell und überall hin fort. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip des Stücks, glaube ich, dass man kann, je nachdem wie viele Musiker man hat und wie viele Gruppen die bilden, kann man die 10 Teile, die Burdocks ausmachen, das sind ja 10 verschiedene kleine oder größere Stücke. Und die kann man nicht nur einfach simultan aufführen in verschiedenen Gruppen, sondern man kann sie auch wiederholen. Man kann sich quasi einen eigenen Plan durch diese 10 einzelnen Seiten oder Stücke machen. Und ich denke, also unser Plan zum Beispiel ist, dass wir unterschiedlich viele Ensembles in jeder Halle haben. Wir haben ja 3 ineinander übergehende Hallen auf Kampnagel. Und dass in jeder Halle eigentlich, vielleicht nicht durchgehend, aber doch die meiste Zeit irgendetwas läuft. Vielleicht sogar simultan 2 Ensembles spielen. Und das, soll ich sagen, dann gibt es möglicherweise schon Situationen, wo man als Zuhörer sich erstens entscheiden muss, wo bleibe ich jetzt stehen, wo höre ich zu, und er spricht selber, glaube ich, auch so sinngemäß davon, dass er quasi so eine Art Chaos damit erstellen wollte, was aber in den einzelnen Teilen dann doch irgendwie organisiert ist, das ist auch so, ne? Und kann da nicht einfach machen, was man will, sondern muss sich an bestimmte Regeln halten. Bin sehr gespannt, also man kann darüber eigentlich nicht viel mehr sagen. Wir wissen ja selber nicht, wie es wäre. Naja, gut, wir haben die Partituren. Das sind so und so viele Seiten mit Noten, zum Teil mit Texten. Aber wie es jetzt zusammen klingen wird mit 5 oder 6 Ensembles gleichzeitig? Eine Interpretation kann ich jetzt schon mal vorstellen. Die hattet ihr ja auch für die Presse in den Speicher gepostet. Und da ist Christian Wolff selbst beteiligt. Wer noch alles, das dazu gleich mehr später. Burdocks. Thank you. Eine Aufnahme von Burdocks, über ein Stück, über das wir gerade sprachen, eine Komposition von Christian Wolff aus dem Jahr 1971 eingespielt. Das Jahr wissen wir nicht, aber wir wissen, wer beteiligt ist. Jean Renaud, Gordon Mama, Fred Friss, Mia Masaoka, Bob Ostertag, William Wynand und Christian Wolff himself bei diesem Stück, bei dieser Interpretation von Burdocks. Ich kann schon gleich sagen, dass später oder vielleicht sogar gleich eine Interpretation von Sonic Youth zu hören sein werden kann. Also ich kann schon sagen, von wann die Aufnahme ist. Hier steht, dass die am 17. März 2000 im Theater Arto in San Francisco auf dem Other Minds Festival Nummer 6 gespielt wurde. Und die Aufnahme ist bei Zalig rausgekommen, 2001. Ja, ich meine, ich habe hier einen kleinen Text von Chevsky, der in diesem doch sehr interessanten und schönen Buch über Christian Wolff, das die Musiktexte rausgebracht haben, Cues, mit eigenen Texten und Texten von Leuten, die über seine Musik schreiben, steht. Ich lese es vielleicht einfach mal kurz vor, wenn das okay ist. Ich finde, da klingt etwas an, was ich selber auch bei den Proben gemerkt habe. Chesky schreibt, die erste Begegnung mit der Musik von Christian Wolff hinterlässt den Eindruck, als ob man gerade etwas von einem anderen Stern gehört oder gespielt und gelesen hat. Das anders ist als alles bisher Vernommene. Und doch merkt man beim Nachdenken darüber, dass es gleichzeitig etwas ganz Gewöhnliches und Normales ist, auf seine Weise so vertraut wie jede der ritualisierten Handlungen, die unser Alltagsleben bestimmen. Morgens aufstehen, zur Schule gehen, Arbeit, Kirche, Geschirr abwaschen, die täglichen Aufgaben im Haus und in der Familie erledigen. Sonderbare kleine Melodien, die klingen, als ob sie zu einem entfernten Punkt im Universum geschickt worden wären und dann als eine Art intergalaktisch mutierte Musik zurückkommen. Erkennbare rhythmische und melodische Muster, die zu monströsen Paaren zusammengeflickt sind. Manche erinnern an die Fabelwesen von Hieronymus Bosch, Gebilde aus Tieren, Fischen, Blumen und gebräuchlichen Haushaltsgeräten. Zwar gibt es Ordnung, aber auch ständige Unterbrechungen, das Aufdrücken ungeordneter Realität auf Regel und Gesetzmäßigkeit. Vielleicht so. Mhm. Ich glaube, das Schöne ist, deswegen passt es auf eine Weise auch zu dem Untertitel vom Festival, wo es ja um experimentelle Musik primär gehen soll, dass wird bei aller Vorbereitung trotzdem überhaupt nicht wissen, was dann passiert oder wie das auch im Gesamtablauf funktionieren kann und klingt. Das ist, glaube ich, ein Prinzip, auf das wir uns in den letzten 5 Jahren bei den Eröffnungen sehr gerne eingelassen haben und sonst natürlich auch, aber bei den Eröffnungen sind oft sehr viele Leute beteiligt und wie soll ich sagen, man kann das natürlich sehr stark ordnen, aber das wird hier im Grunde so nicht geschehen. Das ist auch nicht möglich. Wollen wir auch gar nicht. Mhm. Es kommt eben zweierlei zusammen. Einerseits haben die Stücke von Christian Wolff nicht so sehr so einen abgeschlossenen Werkcharakter wie eben viele andere Kompositionen. Sie sind, wenn man zwei, wir werden das merken, wenn wir zwei Interpretationen vom selben Stück hören, hört man im ersten Moment keinerlei Gemeinsamkeit. Es scheinen zwei völlig verschiedene Stücke zu sein, weil eben der Input des einzelnen Musikers so eine enorme Rolle spielen kann. Und trotzdem ist aber der einzelne Musiker ganz klar an sehr konkrete Regeln gebunden, die Christian Wolff für das jeweilige Stück geschrieben hat und die sozusagen die eigene, was weiß ich, freie Entfaltung der flottierenden Fantasie dann doch sehr stark eingrenzen. Man kann nicht machen, was man will. Wenn man das jedenfalls ernst nimmt, und das tun ja eigentlich alle, die das dann wirklich ernsthaft aufführen, muss man sich an diese Regeln halten, die einen auch dazu bringen, vielleicht Sounds oder Soundverbindungen herzustellen, die man vorher vielleicht noch nie gespielt hat. Und vor allen Dingen in Kombination miteinander Sounds zu erstellen, die man so bestimmt noch nicht gemacht hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, die Interaktion, die durch die Partituren hergestellt wird. Also ich glaube, das hat ja verschiedene Gründe. Ne? Dass auch, ich glaube, in der Zeit, als Bird Dogs entstanden ist, hatte Wolff auch bereits Kontakt zu Cornelius Cardew. Und ich denke, dass das Stück, das schreibt er jedenfalls auch im Hinblick auf das Scratch Orchestra, also, geschrieben wurde. Und was du eben gesagt hast, Ernst, merken wir ja auch bei den Proben, wie nicht nur wie unterschiedlich jetzt die, ich war ja bei deinem Ensemble, du warst heute bei meinem als Gast, so wie unterschiedlich die Ensembles auf die Partituren reagieren. Das ist das eine. Und das trotzdem hinter dem, wie soll ich sagen, so ein dahinterliegend ist eine Schicht, die ist dann doch sehr gleich, weil es ihm in vielen Beschreibungen hat er auch bestimmte Notationen, also du entweder textlich oder auch wirklich als Notation, du sollst eine Note spielen, nachdem du 4 Sounds gehört hast. Also das, was man eigentlich bei klassischer Musik so auch kennt, also man muss wach sein und so, ne? Das wird hier aber, glaube ich, ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil du weißt ja nicht, es ist ja kein notiertes Werk in dem Sinne, du weißt ja nicht, wann der 4. Sound kommt. Also du bist in gewisser Weise immer in so, ja, ich mag das Wort Tab-8-Stellung nicht, also auf der das ist immer so militärisch. Ja, genau, ne? Das ist nicht, ne? Also aber du bist so, aufmerksam, du lehnst dich nicht zurück, sondern du bist einfach bei der Sache. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, auf der gewissen Seite wirst du ja auch dazu gedrängt, dich zu entscheiden. Du musst dich entscheiden, welche 4 Sounds meine ich jetzt. Und das entscheide ich dann sozusagen. Ja. Es können ja irgendwie vorher noch Sounds gewesen sein. Okay, aber bevor du verzweifelst, entscheidest du dich für 4 Sounds, die du jetzt gerade wahrnimmst und für die du dich jetzt erkoren hast, die wahrzunehmen. Und danach ist eben die Aktion dann sozusagen angebracht. Ne? Ich meine, was mir gerade beim Gespräch noch aufgefallen ist, dass Christian Wolff ja, glaube ich, nie so, naja, Edges ist, glaube ich, relativ grafisch, ne, soweit ich weiß, aber sonst hat er ja eigentlich oft so eine Mischform zwischen konventioneller Notation, also dass es richtig Noten mit 5 Liniensystemen stehen und Angaben konzeptioneller Art. Also ich finde, du hast insofern recht, es kommen schon Fragmente vor, die sind in Notenlinien notiert. Mhm. Aber oft sind da nur 5 Notenlinien, kein Schlüssel. Okay, ja. Das ist eine. Stimmt. Und zum Beispiel bei 1, 2 or 3 People sind schon sehr viele besondere Noten und Notenzeichen, die du wirklich lernen musst. Okay. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben die Erklärung der Zeichen von For One, Two or Three People auch mit rumgeschickt, weil da viele Sachen schon früher da sind und erklärt werden. Da muss man sich schon ganz schön einlesen und es geht wirklich gar nicht darum, man kann das nicht im zeitlichen Ablauf proben, ne, alleine, aber ich glaube, man muss sich sehr damit beschäftigen, damit man wirklich sehr schnell reagieren kann. Es ist auch in dem Sinne eine schnelle Musik und er spricht in mehreren Interviews und Texten, die ich so in den letzten Monaten gelesen habe, auch darüber, dass es ihm um einen Rhythmus geht, einen interaktiven Rhythmus, den man so auf diese Weise traditionell nicht notieren könnte. Es funktioniert so, wie er das macht. Und das stimmt, finde ich. Ja, worauf ich gerade eigentlich noch hinaus wollte, war, dass Morten Feldman hatte ja es gab ja frühe grafische Notation, Prince Denmark, glaube ich, oder so ähnlich. Projection One war da, glaube ich, die erste für Cello. Mhm. Okay. Und Earl Brown hat ja auch seine bekannte November 52, Dezember 52 Partituren veröffentlicht. Earl Brown ist dann auch dabei geblieben. Morten Feldman war das dann irgendwie zu ungenau. Er war dann nicht zufrieden mit den Resultaten. Und Christian Wolff ist eigentlich auch dabei geblieben. Also bei dieser Form, eigentlich ist es eine Mischnotation, würde ich sagen. Es sind klassische, konventionelle Notationen, es sind grafische Zeichen, es sind konzeptionelle Textvorgaben. Also nicht konzeptionelle Vorgaben. Und er ist eigentlich dabei auch irgendwie geblieben. So mal mehr, mal in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung. Ja, man kann, glaube ich, sagen, mal mehr, mal weniger. Denn dieses allerneueste Stück, das wir jetzt uraufführen werden, das ist fast durchgehend ziemlich konventionell notiert. Also richtig mit Taktstrichen und konkreter Notation. Es hat zwischendurch immer Teile, die in einer sogenannten weißen Notation geschrieben sind, also wo nur relative Tonhöhen festgelegt sind, die man sich dann als einzelner Musiker aussuchen muss und an denen man dann festhalten soll. Also wenn es 5 Töne gibt, dann sollen das eben auch immer dieselben 5 sein. Mhm. Aber im Vergleich zu Burdocks ist das natürlich viel normaler, in Anführungsstrichen, notiert, kann man schon sagen. Und es gibt in der Partitur, die wir bekommen haben, auch eine durchgehende Taktnummerierung von Takt 1 bis Takt, weiß nicht, 450 oder so. Aber man muss, gerechterweise muss man sagen, es gibt ja auch Abschnitte, wo man meinetwegen im Tutti-Ensemble 7 kleine Patterns oder sowas hat, die man frei rhythmisch miteinander kombinieren kann, alle absolut zusammen. Richtig. Also, und es gibt auch Teile, die so wie bei Burdocks aussehen, dass man soll zusammen eine unbestimmt lange Note spielen und so. Also es ist schon gemischt, aber natürlich gegenüber Burdocks sieht es wesentlich erstmal traditioneller aus. Ne? Das finde ich auch. Aber klar, das gab es bei Cage natürlich auch am Ende. Natürlich, das heißt nicht, dass die Musik selber konventioneller ist, sondern nur, dass ein anderes Bedürfnis der Festlegung dahinter steckt, was er nun tatsächlich komponieren will. Mhm. Und er komponiert auch in diesem Fall nicht alles aus, sondern er lässt uns sehr viel Freiheiten, muss man schon sagen. Ja, man muss es ja wirklich arrangieren, sonst. Ja, man muss es einrichten. Wir hatten jetzt über Burdocks gesprochen und ich auch über die verschiedenen Formen. Wir haben 2 Aufnahmen vorliegen. Eine hatten wir gerade gehört, unter Beteiligung von Christian Wolff selber. Und jetzt hören wir am besten gleich rein in eine Aufnahme, die das Sonic Youth Ensemble 2000 oder 1999 gemacht hat. Thank you. Thank you. Burdocks, interpretiert von Thonic Youth und Gästen. Eine Aufnahme von 1999, das war, glaube ich, zur Jahrtausendwende gemachte CD mit verschiedenen Aufnahmen von Komponisten und Komponistinnen. Wir sind im Gespräch über und mit den Kuratoren des baldigen Club Katarakt Festivals und haben gerade über den ersten Tag gesprochen und dafür schon fast die erste Stunde verwendet. Da ist eben Christian Wolf zu Gast in Hamburg und wird ja auch bei den Proben dabei sein zu den zwei Stücken, also Burdocks und Bär, was genau gespielt wird. Das finde ich auch immer sehr toll, dass es dann möglich ist, so einen Einblick auch dadurch praktisch in sein Denken zu bekommen, wir hatten gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch ein politisches Statement ist, wie Christian Wolf komponiert hat. Er hatte ja auch eine politische Phase, die auch so ein bisschen zu einer gewissen Distanz zu Cage geführt hat, weil er Cage das nicht gut fand, irgendwelche politischen Inhalte mit reinzubringen in musikalische Kompositionen. Cage könnte ja auch sein Vater sein, ne? Der ist 22 Jahre älter gewesen. Ich glaube, für Wolf war Vietnam schon ein einschneidender Punkt. Mhm. Und daher, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie das gekommen ist, aber ich glaube, Chevsky kannte er schon lange und Cardio dann eben auch, ja. Halt auch Ende der 60er. Ja, gut, es war auch so eine Zeit, glaube ich, so in den 70er. Cardio hat ja auch eine unglaubliche Wendung gemacht dann in den 70ern. Und Chevsky auch. Ne? Chevsky auch, genau. Also ganz viele Politiker ganz viele Komponisten dieser Generation haben sich unheimlich politisiert, wie ja allgemein damals Politik plötzlich viel wichtiger wurde. Und dass Cage sich da nicht hat mit reinziehen lassen, ist fast eher verwunderlich, aber vielleicht ist es tatsächlich eine Generationsfrage. Naja, Cage hat im gewissen Sinn ja auch, ich meine, gut, er hatte dann so diese Kleidung mit diesen chinesischen Blaumännern, das war ja eine Zeit lang praktisch so seine Kleidung und hat ja auch von Revolution gesprochen und wie man die Revolution mit der Musik irgendwie verbinden könnte und also er hat sich ja nicht so rausgehalten, aber er hat immer so praktisch, okay, wir können unseren Beitrag zur Revolution liefern und machen und er hat, glaube ich, auch mal irgendwie so eine Überlegung gefasst, ja, was er denn machen könnte, dass Mao Zedong irgendwie gefallen könnte oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau. Also hat sich eben, glaube ich, ich meine, was ja auch irgendwie immer so eine Frage ist, inwieweit die politischen Bewegungen Musik jetzt nicht als Mittel zum Zweck begreifen und daraus, aus der Erkenntnis, dass das meistens der Fall ist, ist ja auch eine berechtigte Distanz gegen diese Inanspruchnahme von Musik für politische Zwecke. Ich sehe es so ein bisschen bei Cage so, dass er sich da nicht einbinden lassen wollte auf diese Weise. Ich meine, das würde ja eben. Kann ich auf eine Weise auch verstehen. Es wurde ihm auch zum Vorwurf gemacht, aber gut, okay. Das ist, glaube ich, wirklich in der Zeit zu verstehen. Ne? Ja, das hat sich dann auch wieder verändert, denke ich. Gut, Cage ist ja auch ein Teil des Programms am dritten Tag, aber wir gehen wir vielleicht können, einfach einen gesagt, Tag zum nächsten. Oder was meinst du? Ich dachte nur, also es gibt im Festival ja auch eine Klammer zum dritten Tag. Die gibt es nicht immer zum dritten Tag, sondern diesmal, weil die Pianistin Sabine Liebner ein Solokonzert geben wird. Und sie wird zwei Stücke von Wolf spielen, aber auch eine Etude Australe von Cage, was insofern schön ist, weil die Etude Australe sind der Klavierlehrerin von Wolf gewidmet, die wiederum Wolf zu Cage gebracht, Grete Sultan. Es gibt ja so einen schönen, ich kenne so einen Videoausschnitt, wo Grete Sultan irgendwie im Gespräch mit Cage ist und dann redet Cage, glaube ich, dass er Kuhglocken viel interessanter findet als Beethoven.